Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il gab am 14. November das nationale Zuchtideologie-Studienkomitee der Demokratischen Republik Kongo ein Bulletin heraus. In einem Beitrag mit dem Titel Kim Jong-il, ewige Sonne von Songun wurde hervorgehoben, der große Herr Kim Jong-il habe mit der Songun-Politik die sozialistische Sache siegreich vorangebracht. Unter seiner energischen Leitung sei Korea ein Land geworden, das zur Herstellung und zum Start von Erdsatelliten fähig sei und die Atomwaffen besitze, und demonstriere seine Würde vor aller Welt.